Stück will mich fertig machen. Heute Nacht machen wir ihn fertig. Furchtbare Angst. Diese Frauen. Sie wollten dein Blut trinken. Er machte Karl ein Zeichen und huschte dann zu dem geöffneten Fenster. Aus dem strömte Küchengeruch und der Duft von Speisen, von Couscous, einer Art Grießbrei, von Hammelfleisch und Harissa, einer köstlich scharfen Soße. Zwei Männer, die nicht mehr nüchtern waren, redeten. Uns geht's gut.